Wolfgang Dabernick, bekannt über alle Grenzen als Radlwolf, zum achten Mal wird Bewegung für einen guten Zweck mit Radlwolf und Michi Kurz auf die untere Valentinalm veranstaltet. Sonntag, 4. September. Wie geht's los? Wo geht's los? Was ist hier geboten? Ja, es ist eben wieder einmal soweit und eben am 4. September geht es wieder gemeinsam mit dem Mountainbike oder E-Bike oder Lauf- oder Wanderschuhen zum Ziel auf die untere Valentinalm. Wir starten heuer erstmals beim Geldollerhof, das ist das ehemalige Kino Engel in Kötschach. Und wir haben keinen Massenstart. Wir haben ein Startfenster zwischen 9 und 10 Uhr und die Leute können da wegstarten, so wie sie sich eben auch beim Start anmelden. Die Startöffnung machen wir eine halbe Stunde vorher, also ab 8:30. Wie soll ich mir das vorstellen vom Geldtalerhof hinauf, untere Valentinalm? Was ist das für einen Biker, für eine Strecke, kilometermäßig, zeitmäßig auch? Es ist ja kein Rennen, aber trotzdem bin ich hier 10 Minuten unterwegs, bin ich eine Stunde unterwegs. Jeder kennt ja nicht die Strecke. Ja, die Strecke geht eben vom Geldtalerhof nach Mauthen, dann bei der Mauthener Kirche zweigen wir ab auf die Blöckenpassstraße. Dort fahren wir hinauf bis nach dem Heldenfriedhof, dann ist rechts die Abzweigung zur unteren Valentinalm und die letzten knapp 1,5 Kilometer sind dann eben eine Schotterstraße. Davor geht es über asphaltierte Straßen. Die Streckenlänge beträgt 10,7 Kilometer und wir bewältigen dabei 530 Höhenmeter und so eine normale Zeit, also die Fahrer fahren so um die 40, 50 Minuten. Es gibt ein paar ganz gute Rennfahrer, die fahren vielleicht noch schneller und ein paar gemütliche Fahrer, die fahren eben langsamer. Es kann jeder fahren, wie er eben will. Guter Zweck, ja. Hier ist ein 5-jähriger Bub aus Dölsach vorgesehen. Welche Bewandtnis hat es hiermit? Ja, die freiwilligen Spenden kommen wie immer wieder vom Schicksal getroffene Menschen aus unserer Region zugute. Unter anderem auch heuer den kleinen 5-jährigen Anton aus Dölsach im Osttirol. Anton ist zu früh auf die Welt gekommen, ist schwerst sehbehindert, kann selber nicht gehen, braucht also permanent 24 Stunden Hilfe und seine Eltern sind momentan mit einem barrierefreien Umbau des Hauses beschäftigt und diese Spende soll halt ein kleiner Teil für diese Arbeiten sein, damit eben Anton und seine Familie dann vielleicht ein leichteres Leben führen können. Also, egal wie, mit Bike, mit Laufschuhen, man soll hier wirklich am 4. September unbedingt mitmachen, allein schon die Vorstellung, hier einen so kleinen Jungen zu unterstützen. Ja, wir bieten eben die Bevölkerung, dass sie wieder recht zahlreich mitnimmt, damit wir eben den kleinen Anton und noch weitere Projekte wieder unterstützen können. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass die Wanderer auch unterwegs einsteigen können auf der Strecke, entweder beim Heldenfriedhof, wenn sie beim Start eine Startnummer holen, dann können sie den Start wählen, wie sie das selber wollen. Sie können auch über den Römerweg hinaufgehen, also es sind da keine Grenzen gesetzt, wie man die Strecke bewältigt.